Ich schlage vor, dass wir mit historischen Sachen anfangen. Hat Christoph sich auch überlegt, finde ich gar nicht so schlecht. Also historisch verstehe ich diese beiden, ist das richtig? Zweiter Weltkrieg sowie Stalinismus als Antifaschismus. Vielleicht fängst du mal an und sagst, was deine Frage war. Ja, es gibt ja diesen Satz von Hermann Grenitzer, wo er sagt, solange der Stalinismus etwas ist, das den Nationalsozialismus niedergeworfen ist, wird er diesen Begriff in Ehren halten. So eine posthume Eingemeindung der Opfer des Stalinismus in die Sache des Antifaschismus ist natürlich zu verurteilen. Dennoch kommt man ja nicht drum rum, irgendwie zu sehen, dass, wenn der gesellschaftliche Versuch zur Sowjetunion in eine emanzipatorischere Richtung weitergegangen wäre, als den autoritären Weg, den er letztendlich genommen hat, wohl kaum dem Schlag von so einer Militärmaschine wie dem Dritten Reich hätte standhalten können. So, und da muss man sich die Frage stellen, wie geht man damit um, wie geht man in der kommunistischen Geschichte damit um, dass so eine autoritäre Perversion irgendwie des kommunistischen Gedankens letztendlich maßgeblich mitverantwortlich dafür war, dass das Dritte Reich dann letztendlich ja, besiegt werden konnte. Ist deins dazu eine direkte, würde das da direkt zu passen oder wollen wir Christoph erstmal vorkommen? Das ist so ein bisschen konkreter. Das macht schon nicht. Du hast ja einfach nur gesagt, dass dieser Satz viel mit dieser Funktion des Sieges im Zweiten Weltkrieg, also so, das ist ja im Grunde genommen dieser funktionalistische Spielart des Stalinismus, das ist ja abgelegt. Hast ja im Grunde genommen nur gesagt, das hätte man vor 10 Jahren als stalinistisch abgelegt, aber jetzt gewissermaßen so als Brückenbauer, was ist denn der Smoking Gun Beweis? Was ist was? Der Smoking Gun Beweis. Also, was ist, also, ne? Ich meine, das kenne ich nicht, den Begriff. Das ist das stärkste Argument. Sichtweise. Das hat halt Hitler, sie haben halt Hitler besiegt. Stalin hat halt gewonnen. Was ich dagegen zu sagen hätte, oder was? Ja, was, ach so, was ist ja. Das Problem da? Ja, gut, ja. Du müsstest es von innen aufschlüsseln. Ja. Ja. Ja. Ach so. Ich glaube, jetzt versuche ich es mal ein bisschen im Stehen, glaube ich. Ein bisschen. Das sind natürlich verdammt große Fragen und ich werde sie sicherlich nicht zufriedenstellend beantworten können. Ich würde da ein paar Gegenfragen stellen, auch die auch ganz klassisch sind. Die erste Frage ist, okay, das Regime, das stalinistische Regime hat wesentlich dazu beigetragen, den Hitlerfaschismus zu besiegen. So, die erste Frage, das ist eine politische Frage, das ist eine wissenschaftliche Frage, das ist, hat sehr viele verschiedene Ebenen. Stimmt das? Ist das Regime dafür verantwortlich? Das ist schon mal ein erster Punkt. Es gibt sehr viele Historiker, die sehr vehement die These vertreten würden, dass die sowjetische Bevölkerung sich so mehrheitlich und so heroisch dagegen gewehrt haben, letztendlich erfolgreich, haben sie trotz Stalin und nicht wegen Stalin gemacht. Das ist eine der Thesen, die man sozusagen arbeitshypothetisch dagegen stellen kann. Da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen. So, es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass es gibt ja auch dieses Bild des Generalissimo Stalin, was nicht zufällig von Domenico Losurdo als einer der einzigen Punkte, letzten Punkte sozusagen verteidigt wird. Da gibt es in der Mehrheitsmeinung der Historiker eher Bedenken, ob das denn so stimmen kann. So, das ist so ein Punkt, das ist das eine. Wir wissen, dass ein Großteil der sowjetischen Bevölkerung mit den Führungsfiguren des Regimes im Krieg nicht viel zu tun hatte, sondern sie haben sich gewehrt aus nacktem Überleben. Sie wussten, sie wären persönlich umgebracht. Das ist sozusagen eine Form der Auseinandersetzung gewesen, die so elementar ist, dass jeder sich aus ganz elementaren Gründen sozusagen gewehrt hat nach allen Regeln der Kunst. Das ist ein methodisches Problem, was allein das Ende angeht. Aber das gibt noch viel gewichtigere Gründe. Denn man muss ja auch diskutieren, wie ist es denn zum Faschismus gekommen? Und welche Rolle spielt eigentlich der Stalinismus bei der Entstehung des Faschismus? Auch das ist eine verdammt heikle und unglaublich komplizierte Diskussion. So, die Spaltung der Arbeiterbewegung, die im Allgemeinen wesentlich dazu beigetragen hat, kann man auch lange darüber diskutieren, die aber wesentlich gespeist wurde aus dem Stalinismus, ist natürlich eine Sache, die in meinen Augen das stalinistische Regime zu verantworten hat. Um das ganz konkret zu machen, es hat in den Jahren 33, 34, 35 eine in der Regel von Linken nicht wirklich zur Kenntnis genommene Massenbewegung in Europa gegeben gegen den sich verfestigenden Faschismus im Westen. In Frankreich, in Spanien, im Spanischen Bürgerkrieg und so weiter. Es gab massive, große Bewegungen, die sich in die politischen Bewegungen selbst der KPs und der Sozialdemokratischen Partei gekommen ist. Die Sozialdemokratische Partei hat nach 1933 als Partei eine massive Linkswendung gemacht im gesamteuropäischen Rahmen. Es hat eine Perspektive gegeben in den Jahren 34, 35 einer Volksfront im klassischen Sinne. Auch da gab es Diskussionen zwischen Volksfront und Einheitsfront-Diskussionen. Die waren sehr weit gediehen. Es gab sozusagen schon konkrete Verabredungen, dass die Sozialdemokraten, europäische Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam gegen den Faschismus kämpfen. Diese aufkommende Einheitsfront ist in dem historischen Moment gescheitert, als Stalin im Jahre 36 vollkommen überraschend mit den Schauprozessen sozusagen die Großabrechnung mit sämtlichen seiner Gegner gemacht hat. Das heißt, die Formierung, die Hochzeit des Stalinismus 36 bis 38 war das politische Ende jeder Form bis dahin sehr intensiv diskutierter gemeinschaftlicher antifaschistischer Kämpfe. Das ist auf jeden Fall ein Argument, was einen vorsichtig lässt. So, die Diskussionen über den Hitler-Stalin-Pakt sind legendär, sozusagen. Welche Rolle hat das gespielt? Man kann, und alle Linken, die ich kenne, selbst die schlimmsten Trotzkisten, verteidigen den Pakt als solchen durchaus. Sie sagen, natürlich kann man Pakte machen, aber sie alle durch die Bank weg sagen genau, er wurde in einer Form gemacht, die den Leuten sozusagen direkt ins Gesicht geschlagen hatte, die in jeden antifaschistischen Impetus genommen hat, die gesagt hat, jetzt machen Sie dasselbe sozusagen. Das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt, die negativ gewesen hat, die dazu beigetragen hat, den Faschismus zu befestigen, und zwar in seinem Siegeszug. Also auch hier massive Infragestellung, methodisch, historisch, ob das wirklich so ist. Ne? Also wenn ich mich, natürlich, wenn ich überrannt werde, wenn ich vergewaltigt, brutal ermordet und so weiter, dann wehre ich mich. Ob dafür das Regime positiv verantwortlich ist, da müssen wir lange drüber diskutieren. Ich glaube, natürlich ist das nicht vom Tisch zu weisen, aber da gibt es sehr ernsthafte, sehr große Fragen. Und ich glaube, es gibt dieses schöne Bild, nicht zufällig von Trotzki, da von Ende der 30er Jahre, wo das genau schon gesagt wurde, hat er gesagt, naja, okay, wenn ich sozusagen als Sozialist ein Haus in Brand stecke, und dann rette ich von den 50 Leuten 10, und das ist das Bildnis für den Krieg, ne, ich habe den Faschismus mit in Brand gesteckt, rette dann aber noch 10 Leute und rechne mir das als Verdienst an, dann ist das genauso richtig wie lachhaft. Und solche Leute gehören an die Wand gestellt, hat er gesagt. Weil das ist keine Logik, das ist keine emanzipative Logik. Also das kann man sehr ernsthaft in Frage stellen. Gut. Ja. Ist das ein Beitrag dazu? Ja. Ich würde schlichtweg das anzweifeln, dass Stalin den Faschismus für sich hat. Ich halte das für vollkommen Quatsch. Es ist so, dass damit ich das nicht zu lange ausführe, will ich nur auf das rekurrieren, was gerade in Russland passiert, jedes Jahr. Jedes Jahr wird der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Jetzt in Russland. Unter einem Regime, das mal so richtig verarscht. Und was wird da gefeiert? Der große Vaterländische Krieg und nicht der Kampf Sozialismus gegen Faschismus. Das ist ein wichtiger Grund, glaube ich, warum es überhaupt dazu gekommen ist, eine Identität zu schmieden innerhalb der Sowjetunion damals, die gegen den Faschismus gerichtet war. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich habe jetzt nur dieses eine Flashlight darauf geworfen, dass die Lage wirklich wesentlich komplexer war, als dass irgendwelche stalinistischen Kader oder wie auch immer geschafft haben, Hitler zu besiegen oder die deutschen Nazis zu besiegen. Das ist einfach Quatsch. War nicht wenigstens das kleine jüdische antifaschistische Komitee dabei und nicht nur irgendwelche stalinischen Regimevertreter, nachdem die Offiziere im Übrigen vorher die Offiziere alle gekillt worden sind. Ja. Ich würde auch in dem Zusammenhang auf die verschiedenen stalinistischen Kräfte hinweisen, wie zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg den antifaschistischen Kampf aktiv zerwirkt und auch fast möglich haben, die CDP geführt hat, im Fall, wo es während gegen die antifaschistischen Kräfte von Franco gekämpft wurde. Es gleichzeitig Prozesse gegen die anarchistische Genossenschaft der Verkehrsministerin gab, weil sie als Verräterin abgestempelt wurden. Es wird nur von der kommunistischen Weltbewegung geredet, gegen die der Stalinismus ein starkes Gesicht war und mit seiner Art der Verschwörungstheorie zu sein kann. Ich meine, ich will darauf hinweisen, dass es so nicht stimmt. Die antikolonialen Bewegungen, die es in Vietnam zur damaligen Zeit schon gab und in vielen anderen Städten, was so ist, den Faschismus erst einmal gar nicht genauer analysiert haben, wie die innenpolitischen Konsequenzen, sowas wie die Schuhe oder so, das hat überhaupt nicht existieren. Dann gibt es dann darum zu gehen, der Faschismus fordert die Großmächte Frankreich, Großbritannien heraus. Und da gibt es sozusagen eine Menge von Regierungen in Europa. Das haben wir als Chance gesehen, ihre antikolonialistischen Projekte voranzutreiben und eine nationale Befreiungsbewegung zu betreiben. Als dann der Nationalsozialismus die Sowjetunion angegriffen hat und der große Antifaschismus ausgerufen wurde, kann man das heute leicht realisieren, dass im Sinne von die kommunistische Bewegung mal endlich begriffen, dass der Faschismus noch wirklich was Schlimmes ist. Nee, für die ganzen kommunistischen Bewegungen in der Welt war das mal ein Riesenproblem, dass sie deren praktischen Interesse, nämlich sich gegen die imperialen Kräfte aufzulehnen, die ihre Bewegung unterdrücken, erst ein Gegengestellt hat. Weil es waren nun mal Franzosen, Briten, Belgier, Holländer, also die ganzen Staaten, die jetzt mal Feinde des Faschismus waren. Will ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Was es mir das Magie ist, diese Vorstellung einer einheitlichen kommunistischen Bewegung, die das irgendwie schlimm gefunden hätte, was Stalin gemacht hätte. Oder auf der anderen Seite, kommunistische Bewegung, die einfach abgefeiert hätte, was Stalin gemacht hat, die stimmt so nicht. Also das Bild, das hier gezeigt wird, ist falsch. Die haben jeweils ihre eigenen Interessen als kommunistische Bewegung in den jeweiligen Ländern verfolgt und dabei sehr unterschiedliche Interessen gehabt. Auch in den Zukunft. Okay, ich würde dann, dass das jetzt die letzte Meldung zu dem Thema ist, weil sonst kriegen wir die anderen nicht mehr durch. Du auch noch. Na gut. Okay, also. Ja, das ist halt jetzt sozusagen ein bisschen die Gefahr, dass wir uns an dem Thema in alle Unendlichkeit und dann die Leute, die das wollten, nicht mehr zum Zug kommen. Ja. Ja, ich gehe nicht darauf ein, sondern nochmal eine Frage, das ist das jetzt ganz sehr politisch argumentiert, aber das Ladebeuer ist doch durch das Manipulismus meines Erachtens den Mythos zu entzaubern, das Stalin, oder Name jetzt als Symbol genommen, die Produktivkräfte so weit entwickelt hätte, dass es möglich war, Hitler zu überstehen. Das ist ganz letztendlich, ich schnur dir auch dieses Argument zusammen, ich weiß nicht, das ist ja eben unsere Rede von Stalin, 30/31, wir haben 5 Jahre, wir haben 7 Jahre Zeit, wenn wir bis dahin das und das nicht schaffen, dann können wir uns vermeiden. Letztendlich ist es ja das, wir können natürlich sagen, gut, Trauer über Leute, hier Leute sagen, aber der harte Kern ist doch, also ich meine, du merkst, ich will es ja, aber es ist ja nicht mein Vortrag, es ist ja deiner. Der harte Kern ist doch, man muss an diesen Mythos ran, dass Stalin die Produktivkräfte so entwickelt hat und deshalb diesen Terror durchsetzen musste, um zu gewinnen. Oder? Das ist eine der stalinistischen Mythen, ja klar, sicher. Und klar, auf jeden Fall. Was soll ich da geben? Muss ich nicht viel. Aber das ist. Aber vielleicht. Nee. Ein Punkt, um das zu vertiefen, das ist nicht uninteressant, weil das findet man immer wieder, weil es so ein starkes Argument ist. Was sind eigentlich Produktivkräfte? da müssen wir auch mal drüber nachdenken, weil das wird in der Regel immer in dieser Argumentation verstanden als technologisch. Ne? Also wir müssen sozusagen Panzer und sozusagen Arbeitsdisziplin und solche Sachen. So in der klassischen sozialistischen Bewegung, also klassischen, früher, ist Produktivkraft, ist sozusagen die Kraft der Leute, der Produzenten. Ne? Also sozusagen ihre Möglichkeit, ja natürlich, ihre Möglichkeit, den Arbeitsprozess nicht zu gestalten, sondern sich darauf auch aufbauend zu widerstehen. Ich betone das deswegen in diesem Kontext. Die Produktivkraft im Zweiten Weltkrieg lag nicht nur da drin, nicht nur, ich sage jetzt nicht, lag gar nicht drin, ich sage nicht nur da drin, in Panzern oder Ähnlichem, sondern in dem Willen der Leute, sich dagegen zu wehren und mit welchen Methoden und mit welchen Mitteln. Und das ist ein Aspekt, den würde ich einfach noch dazu sagen. Also, aber es gibt viele stalinistische Mythen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der zentrale ist. Ne? Also letztendlich, ich finde das auch eine komische Zuspitzung. Also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich es mir damit zum Einfachen mache, ich finde das eine sehr deutsche Zuspitzung, die Zerschlagung des Faschismus. Weil wir sozusagen, wir in Anführungszeichen, also unsere Väter und Opas, das nicht hingekriegt haben, sollen wir denen jetzt dankbar sein, weil sie sich ihre eigene Haut gerettet haben. Das ist einfach, das ist relativ unhistorisch, weil da fangen die Diskussionen doch erst an. Ne? Ich meine, wir hatten 45 sozusagen eine Besatzungsmacht der Sowjetunion hier, die unter dem Diktum des Antifaschismus die Geschicke Deutschlands auf Jahrzehnte bestimmt haben. Da müsste man auch drüber nachdenken, in welcher Form haben sie das denn bestimmt? War das emanzipativ, wie sie das gemacht haben? Also da stellen sich immer wieder sofort neue Fragen. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf eine Frage zuspitzen. Und ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass es da Verdienste gibt, aber rechtfertigen die Verdienste heute, 60 Jahre danach, zu sagen, oh toll, wir müssen die anbeten oder wir müssen es so machen wie die? Nee. Und insofern, was ich vorhin vergessen habe, die sehr schön dankenswerterweise zugespitzte Frage, hätten emanzipative Sozialisten sich auch so wehren können? Das ist natürlich ein gehöriges Maß an Spekulation, aber die Erfahrungen im 20. Jahrhundert sprechen eher dafür. Der Bürgerkrieg der frühe Bürgerkrieg in der Sowjetunion, die hatten auch ihre undemokratischen Tendenzen schon damals, das will ich nie in Abrede stellen. Trotzdem, der ist auf einer ganz anderen freiheitlichen Ebene, hat der stattgefunden mit einer internationalen Solidaritätsbewegung, die es später nicht gegeben hat im Zweiten Weltkrieg. Also auch da, die Fragen fangen da erst an und je mehr man ins Detail geht, desto mehr sind es nicht nur Fragen, sondern es wird auch fraglich. Ne? Also die erfolgreichsten Bewegungen waren die, wo es offene Solidaritätsbewegungen gegeben hat. Und das hatte jemand eingerufen, die besten Generäle der Sowjetunion sind alle niedergemetzelt worden. Und zwar von Stalin, nicht von Hitler. Und, ne? So, dass er dann da übrig bleibt und sich als Generalissimus feiert, weil er die Konzepte von anderen umsetzt, von Tuchaschewski umgesetzt hat, da kann ich mich auch als Generalissimus feiern lassen. Also das ist, also je mehr man ins Detail kommt, desto mehr kommen Fragen und es wird immer fraglicher. Ne? Also das ist auch ein Problem, welche Rolle spielen Personen in der Geschichte? Also das ist, ja. Ja, eigentlich auch nur eine Ergänzung, Kommentar, vielleicht einen kleinen Teaser für Folgeveranstaltung, also Stichwort sozusagen das Ermöglichen des deutschen Faschismus, also Stichwort sozusagen die Entwicklung der KPD in den 20er, 30er Jahren. Da wird es noch eine Veranstaltung im Januar zu geben. Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil, glaube ich, auch oft vergessen wird, dass die KPD immerhin die zweitgrößte KPD nach der KPD war. Das kann man sich auch heute noch nicht mehr vorstellen, aber das war so. Also da sozusagen die entsprechenden Einflüsse und die Debatten, die vor 33 sozusagen da schon Sachen möglicherweise verunmöglicht haben, also als These, aber da wird es auch nochmal Veranstaltungen zu geben, finde ich immer sehr spannend, das auch nochmal rückzukoppeln an, was ist hier eigentlich passiert. Ja, weil wir beim Historischen sind und das ja zumindest auch einen direkten historischen Anknüpfungspunkt hat, würde ich hier weitermachen. Wessen Frage war das und magst du sie nochmal explizit stellen, bitte? Ja, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung von Gewalt, die feministische Theorie, die auch Praxis, sich also zu dem Zeitpunkt in den 20er und 30ern geäußert hat, inwieweit auch mit leninistischer Theorie und Praxis und auch trotzkistischer, inwieweit es da einen Zusammenhang gibt, weil das Leninismus ja auch durchaus autoritäre, auch Kritik negierende Tendenzen gab. Also ich finde, jeder Linke macht es sich zu leicht, der behaupten würde, das hätte miteinander nichts zu tun. Ohne Zweifel. Also man kann den Stalinismus, also im Sinne von den hegemonial sich durchsetzenden Stalinismus nicht verstehen, wenn man nicht versteht, wie der Leninismus damals dargestellt wurde. Natürlich hat er auf bestimmte Aspekte, zentrale Aspekte sich gestützt. Der Bolschewismus war alles andere als lupenrein demokratisch in dem Sinne, hat eine sehr autoritäre Sache. Aber der Bolschewismus war eben ein sehr widersprüchliches Phänomen. Der Bolschewismus war auf der einen Seite was sehr Autoritäres, also der Bolschewismus heißt, die russische Partei in der Oktoberrevolution vorher und kurz danach, das meine ich mit dem Bolschewismus. Der war auf der einen Seite was sehr, sehr Undemokratisches, das hat man 2021 gesehen. Auf der anderen Seite war, das darf man auch nicht vergessen, dass die historisch-sozialistische Bewegung, die als erste und am konsequentesten die Idee der Räte, die alles andere als autoritär gewesen ist, versucht hat umzusetzen. Kläglich und scheiternd, aber sie hat es versucht. Also es gibt im Bolschewismus auch andere Tendenzen. So, das Problem im historischen Stalinismus ist, dass alle diese anderen Tendenzen letztendlich rausgedrängt wurde und übrig geblieben ist, wurde ein verballhornter Leninismus, der viel damit natürlich zu tun hat. Es gab aber eben andere Tendenzen. Und natürlich ist auch der Trotzkismus, hat ein gehöriges Maß davon mitgenommen. Auf der anderen Seite, man kann viel über ihn schimpfen, aber seit den 40er Jahren ist der Trotzkismus jetzt auf das Ganze gesehen, egal was man über Sekten und sonst irgendwas reden will, eine der demokratischsten, also mindestens programmatisch gesehen demokratischsten sozialistischen Bewegungen gewesen, die versucht haben, ernsthaft die Konsequenzen daraus zu ziehen. Auch vielleicht nicht zu befriedigend für alle. Also insofern, es ist alles drinne, aber es ist im Stalinismus eben nicht mehr drin, weil der Stalinismus hat einen Prozess der negativen Auslese gemacht, wo alle die Leute eben nicht nur ideologisch ausgeschlossen wurden, sondern sie wurden umgebracht. Sie wurden alle umgebracht und das wurde schön gesagt und zwar nicht nur in Russland, sondern überall. Es sind Russen in die spanische Revolution gegangen, nur zu dem Zweck, Kommunisten umzubringen, nicht irgendwelche Franco-Faschisten. Nur dafür sind die dahin gegangen. Das ist sozusagen, und sie haben damit auch im Westeuropa eine antistalinistische Massenbewegung kaputt gemacht. Da können wir nicht drum herum reden. Also das sind die Elemente, das fehlt dann im Stalinismus. Und insofern ist es natürlich auf jeden Fall auch ein Bruch. Muss man auf jeden Fall betonen. Stalin hat sich nicht bruchlos durchsetzen können. Im Allgemeinen wird davon gesprochen, zu Recht, von der sogenannten Zweiten Russischen Revolution im Jahre 28, 29. Das war die, wo sich Stalin und seine Kumpanen durchgesetzt haben. Und selbst da, soweit weiß man das heute, früher hat man immer gedacht, okay, danach war alles vorbei, danach war Stalinismus pur. Das stimmt nicht. Bis 1937, bis zur Hochzeit, bis zum zweiten Moskauer Schauprozess, war Stalin in der Minderheit im Politbüro. Sie wollten ihn bis dahin, also die Schauprozesse waren schon in Gang, da waren seine engsten Leute, wollten ihn absetzen, das weiß man heute. Und er hat es geschafft, das zu verhindern, sozusagen. Und diese Schauprozesse waren der entscheidende Punkt, wo er danach wirklich nur noch übrig blieb. Also selbst in der sogenannten Hochzeit des Stalinismus der 30er Jahre war Stalin keine unumstrittene Person in der Sowjetunion. Und das muss man wissen. Und insofern ist der Bruch, den der Stalinismus bedeutet, auch nicht zu unterschätzen. Ich kann dazu vielleicht ergänzen, dass die gleiche Frage gab es auch schon letztes Mal. Bini Adamczak hat dazu Folgendes gesagt, was ich ganz gut fand. Also erstens muss man auch wissen, dass sozusagen das Konzept oder die Idee, dass Leninismus ein Begriff ist, den Stalin geprägt hat. Das heißt, das war seine Idee, diesen Typen so irgendwie anzuhimmeln und irgendwie zum Konzept zu erheben. Und das ist jetzt meine private anarchistische Meinung, die sich mit Binis Meinung an dem Punkt deckt, steckt natürlich der ganze autoritäre Kram da schon drin. Ne? Also irgendwie, ich war auch mal Mitglied in so einer schlimmen Sekte und demokratischer Zentralismus ist etwas, womit ich nie wieder etwas zu tun haben möchte. wo ich finde, also das führt uns hierzu, deswegen sage ich das, weil ich dachte, das ist eine coole Überleitung. Diese autoritäre Geschichte, also diese Idee, autoritär miteinander umzugehen, ist keine Spezialität des Stalinismus, meiner Meinung nach. Ja. Und wessen Punkt war das, bitte? Ja, das ist schwer bei so einer Abendveranstaltung, wenn es viele Bedürfnisse Bedürfnisse da sind und so ein Riesenthema aufgemacht wird, da jetzt irgendwas ohne lang zu reden. Und ich bin aber auch mehr Fragen bekommen. Aber ich versuche mal, was mir ein bisschen gefehlt hat. Ich habe so mitgenommen, du sagst, hier ist politische Demokratie, bürgerliche Revolution, erstmal gut. Da ist eher soziale Gleichheit gewesen in dem Realsozialismus. Wenn wir uns beides zusammenkriegen, Demokratie und soziale Gleichheit, dann ist eigentlich ganz gut, irgendwie Sozialismus. Und das ist mir zu kurz, weil ich glaube, dass wenn man Stalin liest, Stalin ist ja nur ein Symbol, hinter den vielen Bändern, die 16, glaube ich. Ich habe eins mal gelesen, vor vielen, vielen, vielen Jahren, die Geschichte der kapitalistischen Bewegung, da kommt so ein schöner Abschnitt über dialektischen historischen Materialismus. Das ist völlig holzschnittartig. Es gibt nur das, was man sehen, anfassen kann. Es gibt nichts anderes. Die Natur ist so und so strukturiert, deswegen kann man sich so und so verändern zum Nutzen des Menschen. Da ist ein Mensch- und Weltbild dahinter philosophisch, was dazu führt, dass ich ganz eng Menschen beurteile, wie sie handeln. Und dann wimmelt es auf einmal von Verrätern, von Liquidatoren, von Denunzianten, von sonst was. Das ist so ein Bild, man versteht die Menschen gar nicht, warum jemand wie handelt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die der Mensch hat. Und ich habe so ein starkes Bild gehabt. Und das war eine Zuspitzung. Und die kommt, also ich komme selber aus der Arbeit, ich war lange, lange im Betrieb. Ich stehe da überhaupt nicht drüber. Aber ich sage, das kommt auch aus der Arbeiterbewegung, dieses Denken aus der sozialen Realität, die wir hatten, 100 Jahre und zuvor waren. Wo so ein Menschenbild und auch so ein Bild der Natur, so ein instrumentelles Verhältnis zur Natur drinsteckt. Deswegen sollte man Stalin nicht dämonisieren, sondern so ein bisschen tiefer zu gucken und sagen, es war eine besonders radikale Variante in einer speziellen historischen Situation. Die muss man auch sehen, die historische Situation. Ich streite mich immer manchmal mit Leuten, wenn ich auch Stalinist bin, wenn die Leute Hitler und Stalin leisten, auch als Diktatur und so. Finde ich völlig dagegen, es war was anderes, aber man muss es ein bisschen tiefer verstehen. Daraus. Wir sind auch nicht die Guten und irgendwelche Deppen, die draußen Stalin gut finden, sind die Blöden. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben auch Stalinismus in uns drin und wir müssen uns auch ständig damit auseinandersetzen. Das ist nicht ganz wichtig. Und da hätte ich mir gewünscht, das ist jetzt sehr kurz für die Frage, aber ich höre jetzt auf, da hätte ich mir gewünscht, dass du darauf nochmal mehr eingehst, auf dieses Weltbild. Mir sind die Trotzkisten auch lieber, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann grundsätzlich anders ist. Ich finde das im Wesentlichen vollkommen richtig. Also überhaupt kein Einwand. Im Gegenteil, ich will das kurz unterstützen. Es ist ja auch, also Geschichte ist ja auch ein Lernprozess und wir müssen ihn auch als solchen begreifen. Das schränkt bestimmte scharfe Urteile vielleicht auch ein bisschen ein, aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn auch als Lernprozess dann verstehen. Und es ist nicht uninteressant, dass in den 50er, 60er Jahren es hat ja in 30er, 40er Jahren sozusagen so einen wirklich großen Ablösungsprozess intellektueller Sozialisten, nicht nur von der Sozialdemokratie, sondern eben auch von der kommunistischen Bewegung gegeben, dem westlichen Marxismus, Neue Linke, alles heimatlose Linke, was es da so gab, das war ja ein sehr heterogenes, vielfältiges, sehr mächtiges Milieu. Und man findet in diesen 50er, 60er Jahren, wo die sich am meisten entfaltet und entwickelt haben, interessanterweise bei den meisten der Figuren, die man auch heute noch kennt, also namenlose, aber eben auch namhafte Denker, also angefangen, was weiß ich, von Sartre in Frankreich bis aber eben nach Osteuropa, Lukács, Agnes Heller und diese ganzen, also sehr, sehr breit, sehr unterschiedlich, findet man interessanterweise sehr intensive theoretische Diskussionen über Anthropologie. Das war bis dahin ein Thema, was nicht akzeptabel war in der sozialistischen Bewegung. Man hat sich nicht über Menschenbilder unterhalten, aus guten Gründen, weil man ja mit bürgerlichen Menschenbildern und Rassismus zu tun hatte und so weiter und so. Aber diese Leute haben plötzlich gemerkt, da kommen wir nicht mehr mit weiter. Ne? Sozusagen, wir können nicht über den Faschismus reflektieren und wir können auch nicht über den Stalinismus reflektieren, wenn wir nicht mal endlich darüber diskutieren, was steckt eigentlich für ein Menschenbild in der sozialistischen Idee und was heißt das für uns heute. Und alle diese sehr unterschiedlichen Figuren haben angefangen auf unterschiedliche Weise, aber doch sehr ähnlich zu versuchen, sich dem Thema Anthropologie zu widmen. Und das ist sehr spannend. Das ist leider verschüttet gegangen in den 70er Jahren, als da ein anderer Zeitgeist hochkam, den man dann gefeiert hat als antihumanistisch und sozusagen, auch das ist eine sehr komplexe Diskussion. Es ist ja verloren gegangen, aber wir finden sozusagen eine Bewegung, von die sich dann auch genannt haben Humanisten, die natürlich deswegen sich Humanisten genannt haben, weil sie gesagt haben, wir müssen mit Menschenbildern argumentieren, weil nur so können wir verstehen, warum wir diesen Stalinismus ablehnen, auch wenn er vielleicht historisch erfolgreich gegen den Faschismus war. Er ist für uns nicht emanzipativ gewesen, weil er uns blockiert hat in allem und weil darin eben genau das steckt, was du gesagt hast. Und insofern, da können wir sehr breit ein paar Namen nennen. Ich habe einen ja schon genannt, den ich den besten dabei finde. Das war Leo Kofler, der in den 50er Jahren genau das auch angefangen hat. In meinen Augen am konsistentesten. Der gesagt hat, nein, es muss eine spezifisch marxistische Betrachtung des Menschen geben. Das ist ein Tabubruch in der marxistischen Diskussion. Und er hat das durchdekliniert. Nicht hundertprozentig zufriedenstellend, aber doch nicht uninteressant. Und die speist sich, letzter Gedanke, sehr wesentlich aus seiner persönlichen Erfahrung, die er in der DDR Ende der 40er Jahre gemacht hat. Er ist konfrontiert worden mit dem aufkommenden Stalinismus in der DDR und hat gesagt, das ist eine meiner Lehren. Ich kann diese Verhältnisse nur kritisieren, wenn ich mir über Menschenbilder im Kopf mache. Also ich kann es nur anreißen. Also es gibt sehr spannende Diskussionen, die leider dann wieder verschüttet wurden. Es gab also Lernprozesse, die da, aber die sind eben dann doch wieder auch verschüttet worden. Und unter anderem durch solche Diskussionen, wie in diesen vorgestellten. Weil das ist eine der liebsten Argumente, da kommen wir wieder zu den stalinistischen Mythen. Was argumentierst du hier mit dem Menschen? Das ist ja Idealismus. Ne? Das ist Quatsch, es ist wirklich Quatsch, weil das ist, aber okay, das ist jetzt polemisch. Das ist genau. Ja. Ist das richtig dran? Das ja, sicher. Aber das ist nicht alles, das ist bloß der Hälfte. Vielleicht nur kurz zu dem, was du gerade gefragt hast, weil ich da wirklich komplett widersprechen würde. Vielleicht nur vorhalten als Haltung. Du hast Agnes Heller angeführt und Georg Lukács als die ungarische Schule. Sollte man vielleicht nicht vergessen, dass Georg Lukács später selber bei den Stalinisten gelandet ist. Also, später? Wie früher. Geschichte im Klassenkampf. Also sozusagen weil der, was er die Lutschke noch beeinflusst hat, und dann später hat er ja Abstand genommen von diesem jungen Radikalismus und so weiter. Von daher auch später. Ja, aber ja, stimmt nicht. Ich meine, weil du so klar alles. Ja, okay. Ich wollte noch auf das Moment. Dein Plädoyer für ein marxistisches Menschenbild, also dass der Marxismus sich dem anzunehmen hätte, wie der Mensch an sich sei, nämlich losgelöst von jeder Gesellschaft. Das habe ich nicht gesagt. Er hat nicht als Negation, habe ich nicht gesagt. Nämlich, dass man so einen Vulgärmarxismus betreibt, bei dem man tatsächlich sagt: Okay, ich schramme Waage, das ist ein Arbeiter, der tickt so und so, das ist ein Kapitalist der politischen Deutschen. Die Alternative dazu. Von den Menschen gilt und auf der anderen Seite dazu zu sagen, sag mir, wo du wirtschaftlich stehst und ich sag dir, was du denke, ist etwas, was davon komplett Abstand nimmt und was Marx doch auch tatsächlich in so Schriften wie der deutschen Ideologie entwickelt hat, wo er gesagt hat, von dem Menschen wollen wir nicht reden. Nicht von der Abstraktion, sondern wir wollen uns anschauen, welche Interessen in dieser Gesellschaft unterwegs sind und wir wollen uns anschauen, ob es etwas damit zu tun hat, wie der Mensch in dieser Gesellschaft vorkommt. Und welche Urteile er sich über die Welt bildet, je nachdem, wie er hier vorkommt. Das heißt, nichts von Notwendigkeit, im Sinne von, wenn ich hier mein Geld damit verdienen muss, dass ich meine Arbeitskraft verkaufe, dann komme ich notwendig auf den Gedanken, dass das doch eine ganz blöde Sache ist. Dafür muss ich nur die Welt gucken, um zu schauen, na so sieht es nicht aus. Aber es hat nichts damit zu tun. Es hat nämlich das damit zu tun, dass menschliches Bewusstsein, Wille und Verstand sich immer auf etwas bezieht. Und das ist die Umwelt von Wille und Verstand. Und über die bildet Mensch sich Urteile. Die mögen richtig sein, die mögen falsch sein. Muss ich halt mit Argumenten kommen, wenn ich das für falsch halte, wie jemand aus die Welt rausgeht. Was mir aber wichtig ist, ich habe weder etwas damit gewonnen, zu sagen, weil du in jemandem Umfeld bist, kann ich deduzieren, darauf ableiten, noch auf der anderen Seite, kann ich sagen, es ist natürlich unabhängig davon. Das war das, was Marx mal versucht hat zu sagen in seinem Satz. Das Sein geschieht das Bewusstsein. Nicht im Sinne von, ich kann das ableiten, sondern im Sinne von, mein Wille und mein Verstand bezieht sich auf etwas Reales in der Welt und schwirrt nicht einfach. Ich Ich wollte ganz kurz ein Argument anfügen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wobei ich Marx finde ich einen besseren Bezug als Marxismus. Das ist wieder so ein ungeschützter Begriff. Da gibt es manchmal Patente für. Aber wenn wir Marx als Beispiel nehmen, da findet man die Sache, die du gesagt hast. Daneben findet man aber eindeutig ein bestimmtes Menschenbild. Das ist dieser Mensch, wo Christoph vorhin sein Referat von gesprochen hat, dessen Wesen darin besteht, sage ich jetzt mal so verkürzt, sich allseitig entfalten zu können. Das wären gesellschaftliche Verhältnisse, ja. Die Menschen durchgehen, Klassen erlauben. So, und jetzt glaube ich, wenn ich den Marx angucke und ich gucke Klassen, Revolution, keine Ahnung, all diese Sachen, Klassensolidarität auch, die auch manchmal ein bisschen autoritär ist, ne, wenn der Streikbrecher kommt, und so weiter. Alle diese Sachen haben eigentlich gar keinen Sinn ohne dieses Menschenbild. Diese ganzen Struktursachen, welchen Sinn haben die denn, wenn nicht da dieses universale Befreiungskonzept und dieses Menschenbild dahinter steckt? Bernd, und dann machen wir den Punkt zu, würde ich sagen. Carmen, ja, okay. Warte, ich ziehe Carmen vor, sie hat noch gar nichts gesagt. Ja. Und sie ist die erste Frau. Zwei Sätze zu diesem, was du gesagt hast, das Menschenbild halt. Dass in den 20er, 30er Jahren im Rahmen dieser ganzen Säuberung noch unheimlich viele Künstler, Psychologen, Kulturschaffende umgebracht wurden, die auch ein ganz anderes Menschenbild wollten. Die hat Stalin ja alle eliminiert, das dürft ihr auch nicht vergessen. Und darum diese, also gibt es tolle Daten, die sollten wir auch pflegen und wieder uns daran erinnern. Die hatten ja eine ganz andere Idee, also diese Sowjetunion in den 20er Jahren. Und was der Jugendmann sagt, also auch bis zur dritten International waren wir ja auch alle zusammen, da gab es auch die Anarchisten, da gab es auch Befreiung, also im Sinne von also die Ukraine zum Beispiel, ne? Also hier, da gab es halt Anarchisten, eine anarchistische Bewegung von den Brutalisten, die den Bolschewiken total zerschlagen wurde. Ne? Also es gab ganz tolle Sachen in den 20er Jahren, da muss ich auch mal veranstalten. Ja, ich versuche es ein bisschen aufzugreifen, ohne jetzt irgendwie alles zu wiederholen oder alles zu beziehen. Also zum einen würde mich tatsächlich interessieren, und ich weiß, du kannst das im Stundenformat, aber wirklich kurz, sozusagen, was würdest du sagen, ist sozusagen genau das Menschenbild, worauf Hofler da kommt? Weil, also jetzt als Frage, und also was ich jetzt aus der Diskussion noch höre oder was ich da davon denken würde, ist, also Anthropologie, okay, ja, das ist in der Geschichte der Philosophie eine ganze Menge missgeschrieben worden, aber nach Hofler kannst du versuchen. Aber was ich wichtig fände, ist sozusagen das zu historisieren. Also der Mensch ist immer anwesend in der Geschichte. Das bezieht sich dann natürlich auch wieder auf Marx. Und, also nicht nur natürlich. Ich glaube aber auch, dass da sozusagen in der marxischen Theorie eine Lücke ist. Also muss man ihm vielleicht nicht vorwerfen, weil er ist einfach zu früh gestorben, macht ja nichts, haben sich andere mit beschäftigt. Nämlich sozusagen genau dieses, wie ist dieser Zusammenhang von seinem Bewusstsein, wie entsteht das, und was so unter Ideologiekritik, das, was dann in der kritischen Theorie und woanders irgendwie mit in der Psychologie reingekommen ist. Also, wie funktioniert das denn eigentlich? Und warum ist das eben nicht so, dass mit dem notwendigen Bewusstsein oder dass das, was sie haben sollten, und dann haben sie es nicht und dann müssen sie es ihnen einprügeln? Also, da gibt es ja durchaus eine ganze Menge Theorien, die darauf aufbauen. Genau, aber vielleicht sozusagen nochmal fokussiert auf was ist da das Menschenbild, zum Beispiel ein Plädoyer für ein sehr wohlmaterialistisches, für ein historisierendes, aber eben für eins, was auch auf den einzelnen Menschen sich bezieht, also was eben nicht über den Menschen spricht oder jedenfalls nicht in der Art und Weise, die vorher so angesprochen hat, also sehr mechanistisch, irgendwie ableitungslogisch ist, sondern guckt, wie funktioniert gruppendynamische, psychologische Verarbeitung, Subjektkonstitution, all diese ganzen Theorien. Das war noch eine Frage an dich. Jo, verdammt schwer. gib mir zwei. Danke. Vorweg muss man sagen, der klassische Streit ist ja bei der Anthropologie. Es gibt das unveränderliche menschliche Wesen, was sozusagen, ja, und es gibt den realen historischen Menschen. Und wie bringst du das zusammen? So, und bei Kofler hat das auf eine Formel gebracht, die müsste man jetzt in Ruhe ausführen, aber seine Formel ist, dass das die Wissenschaft von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderung sind. Das heißt, er versucht sich darüber Rechenschaft abzulegen, was im Menschen sozusagen das Konstante ist, was es ihm überhaupt ermöglicht, Geschichte zu haben und Geschichte zu machen. So, das heißt, er versteht das als eine formale Anthropologie. Er argumentiert nicht anthropologisch, du musst jetzt das und das tun, weil du Mensch bist. So, das ist eine Form, das würde er ablehnen. Aber er sagt, wir argumentieren so und so und wir machen das und das, weil wir Menschen sind, sozusagen. Da kommen wir dann in das historisch Spezifische. Und dann müsste man ausführen. Und es gibt sozusagen noch einen anderen auf den Punkt. Das klingt auch erstmal banal, aber je mehr man sich darüber nachdenkt, desto weniger banal ist das. Der Mensch, Mensch ist ein Wesen, das sich nur in der Gesellschaft vereinzeln kann. So, und damit ist beides drin, Individuum und Kollektiv. Und damit ist sozusagen, bist du auf die Geschichte verwiesen und hast trotzdem eine Metadiskussion darüber. Das ist, also in diese Richtung geht eine Diskussion der Anthropologie, die viele andere Linke nicht geschafft haben, weil sie eben diesen Eiertanz nicht hin, weil sie wollen sich immer entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen und es geht nicht. Ne? Aber ich sage nur ein für die Leute, die das heute, also es ist heute, findet, es gibt es unheimlich interessante neue Diskussionen unter nicht-deutschen Marxisten, muss man immer wieder betonen, über Anthropologie. Also auch bei uns mittlerweile ein Bestseller ist ja der Brite Terry Eagleton. Nicht ganz so wie andere, aber trotzdem, also 10.000 Auflagen in England und sowas, der hat ein Buch geschrieben über den Sinn des Lebens. Also jeder Marxist würde sagen, was für ein Unsinn, wer schreibt denn was über den? Und er schreibt ein Buch über den Sinn des Lebens und es steht drin. Der Sinn des Lebens steht drin. Und er argumentiert anthropologisch. Nur als ein Appetithappen, lest es nach. Ich will es nicht sagen, sondern es ist sehr wesentlich in den heutigen Diskussionen. Man muss darüber reflektieren, was ein Mensch eigentlich ist. Ja, also insofern, ich kann jetzt nicht das, aber es gibt ja ja viele, ja klar. Damit haben wir keine Lösung, aber dafür haben wir interessante Sachen dabei. Ich würde gerne einen folgenden Punkt weitermachen, weil wir schon so bei Kritik und System und so waren. Wessen Punkt war das denn? Magst du nochmal sagen, was du da zu... Ja, das war das Problem, so ein bisschen das Problem, dass man sich selbstverständlich von der Sowjetunion ja auf aus gutem Grund distanzieren kann. Allerdings, mein Lieblingsbild ist immer noch, wen mit Stevenson zu vergleichen. Wen? Mit Stevenson, den Erfinder der Dampflokomotive. Lenin. Ja, das war zu sagen, dass er in der westlichen Demokratie den Nihilismus fordert, dass es ungefähr auf dem Niveau wäre, als würde man mit Stevenson die Wiedereinführung von Dampflokomotiven fordern. Aber gleichzeitig wäre es total unverplant, sich an der Erfindung der Dampflokomotive zu distanzieren. Und Lenin war ja im Vergleich zum sozialistischen Russland schon eindeutiger Fortschritt. Also eine halbe Freiheit ist besser als gar keine Freiheit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da hänge ich dann immer so ein bisschen mit dem Problem drin, dass eine Distanzierung von der Sowjetunion gleichzeitig auch eine Distanzierung von der, wenn man sie von der Vorderproduktion dann verbunden ist. Wenn du bei der Sowjetunion beispielsweise bist, musst du halt die Beendigung des zaristischen Russlands beispielen. Das ist immer so das, was mit gefordert wird, so ein bisschen. Da habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wie man da sinnvoll rauskommt. Ich meine, es ist eine ähnliche Sache mit der Friedensgewalt, mit der Gewaltdebatte. Natürlich findet man Gewalt falsch, aber es gibt auch Fälle, wo man es nicht falsch findet, wenn man sie anwendet. Möchtest du dazu was sagen? Oh. Ja, hilf mir vielleicht. Du musst dir die Frage stellen, warum die Sowjetunion sich nicht weiterentwickelt hat. Was? Nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Warum sich die Sowjetunion nicht weiterentwickelt hat? Warum sie nicht demokratisch wurde mit der Zeit? Oder warum die Menschen nicht weitergebaut sind, wenn das schon nur reale Freiheit war? Das ist das Problem. Nicht, dass Lenin war, der Zeit vorgegeben hat. Das ist eine gute Antwort, ja. Ja, weil die Geschichte ist halt weitergegangen. Und warum konnte man sich nicht entwickeln? Das ist, also, ja, ihr seht, das sind riesige Fragen über ein vermeintlich historisches Thema. Aber warum sind es eben keine? Warum ist es eben kein nur historisches Thema? Warum diesen Dreh nochmal zu kriegen? Und vielleicht ist das eine kleine Antwort. Weil, egal wie verrottet man die Bolschewiki schon im Anfang halten mag, man kommt nicht darum herum, festzustellen, die Oktoberrevolution war sozial und politisch eine Arbeiterrevolution, die noch nicht nur teilweise von den Bolschewiki gemacht wurde. Es war wirklich ein geschichtlicher Ausbruch aus bürgerlichen, halbkolonialen Verhältnissen. Es war ein Emanzipationsprozess. Und dieser Emanzipationsprozess ist aus verschiedenerlei Ursachen sehr, sehr widersprüchlich vonstatten gegangen. Unsere Aufgabe ist, wir können natürlich auch bestimmte moralische Urteile fällen oder so, muss man in bestimmten Aspekten auch. Aber letztendlich müssen wir das als ein Problem- und Entwicklungsgeschichte begreifen und zu gucken, woran hängt das? Und das meine ich, ist eben ein Punkt, was mir wichtig ist. Es gibt natürlich auf der Linken, also neben den Philostalinisten, die andere Reaktion, die ich ein bisschen problematisch finde, zu sagen, das hat alles gar nichts mit mir zu tun, weil das sind ja irgendwelche russischen, durchgeknallten Autoritären, was auch immer. Ja und nein, weil es war ein Emanzipationsprozess, der im Gesamtblick auf das 20. Jahrhundert schon relativ Ausnahmecharakter hatte und eben Emanzipationsprozesse allgemeiner Art befördert hat und eben da steckt was drin sozusagen und eben das geht jetzt zu sehr in die Feinheiten, das finde ich sehr schwierig zu argumentieren da. Mein Vorschlag wäre jetzt, weil dieser Punkt so total abseits steht und die hier nochmal einen Komplex bilden und wir nur noch eine halbe Stunde haben, dass wir jetzt den... Das können wir nicht machen, weil der raucht gerade, der Geopolitiker. Manuel ist draußen und raucht. Dann müssen wir anders vorgehen. Ja, okay. Genau. Allgemein nutze ich. Ja. Dann würde ich folgendermaßen vorgehen, dass wir das so machen. Zunächst würde ich die Person bitten, die das hier gesagt hat, ihren Zettel zu erklären oder zu sagen, was sie dazu sagen hat. Meine These wäre, meine Behauptung wäre, dass du keine Kritik am Stalinismus heute geleistet hast, sondern festgestellt hast, dass der Stalinismus nicht demokratisch ist. Du hast also das Vorurteil deines Publikums vorausgesetzt, dass emanzipatorische Politik, wie du es genannt hast, oder eben demokratische Politik wünschenswert wäre. Weil der Stalinismus diese nicht betrieben hat, ist er zu verurteilen. Als ein Beispiel oder in Erinnerung zu rufen, es wurde angeführt, wir heute noch glauben, dass es möglich wäre, einen Sozialismus einzuführen über Geheimdienste oder über einen Bauer, der wäre ja mal ganz klar Antidemokrat. Antisozialist. Sag's aus. Antisozialist, nicht Antidemokrat. Antisozialist, genau. Du hast also gar kein Argument geliefert, warum das falsch ist, sondern du hast einfach vorausgesetzt, dass dein Publikum den Standpunkt bereits teilt, dass es sich nicht gehört, den Sozialismus über eine Mauer einzuführen. Nun bin ich kein Anhänger davon, den Sozialismus mit Mauern einzuführen. Deswegen will ich daran nicht weiter rummelden. Aber von was ich ein großer Anhänger bin, ist, die Demokratie einmal als das zu nehmen, was sie ist. Deine Behauptung war, es gibt drei große Freiheiten in der Geschichte. Die eine, nicht jeder Gedanke ist auf einen Spruch zu bringen. Ja, ich weiß, aber du hast irgendwie mehrere vor dir, ne? Das Schöne ist, der nächste Punkt ist auch von mir, den streichen wir einfach. Okay. Den habe ich eingeführt. Okay. Du hast drei große Freiheiten vorangestellt und hast gesagt, es gibt die bürgerliche Freiheit. Es ist die Freiheit, wählen zu können und sich politisch frei äußern zu können, die Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite noch die soziale Freiheit und die dritte noch historisch zu verwirklichende, anstehende Freiheit, die Vereinigung von beiden. Es wäre meine Behauptung, der Kommunismus ist nicht ein Aufbauen auf der bürgerlichen Freiheit, also ein Aufbauen auf Freiheit, Gleichheit und Eigentum, wie Marx das nochmal polemisch ausgedrückt hat, sondern es ist eine Negation davon. Es ist die Verneinung der Demokratie. Kommunismus ist tatsächlich Verneinung der Demokratie. Der Stalinismus war nämlich alles andere als antidemokratisch. Der Stalinismus hat immer beide Seiten der Demokratie betont. Er hat immer gesagt, wir sind eine Volksdemokratie. Warum? Wir sind Volk und wir sind Herrscher. Meine griechische Kenntnisse sind nicht gut, aber wenn ihr das auch mal überprüft, die beiden Sachen stehen drin, Volk und Herrschaft. Ich glaube, das beides hat der Stalinismus gehabt. Auch die Freiheit hat der Stalinismus. Was ist die bürgerliche Freiheit? Die bürgerliche Freiheit kommt in seinem eigenen Recht. Marx hat dagegen mal polemisiert. Er hat ja nicht gesagt, das ist die doppelte Freiheit. Das heißt, du bist frei zu tun und lassen, was du willst in deinem eigenen. Du bist aber leider auch frei, jeden Lebensmittel, um im Leben zurechtzukommen. Das ist nämlich die Verpflichtung, die bei der Freiheit immer mit dabei ist. Freiheit ist immer gleichzeitig Verpflichtung. Die Freiheit ist die Verpflichtung, damit zurechtzukommen, was man hat. Das heißt, die Freiheit ist abzulehnen im Kommunismus. Das war auch Marx' Schlussfolgerung schon in seinen frühesten Schriften. Wenn man sich zum Beispiel mal die Judenfrage anschaut, da polemisiert er gegen die Menschenrechte und polemisiert er gegen die bürgerliche Freiheit. Von daher, und jetzt gebe ich auch, man wird doch jeder nicht so sagen, der Kommunismus ist ein Aufbau aus der bürgerlichen Demokratie, sondern eine Kritik der bürgerlichen Demokratie. Es gibt dazu drei Meldungen und du willst auch was sagen? Vielleicht, erst die Meldung dann, ja, okay. Erste Meldung oder? Mhm, ich habe dich gesehen. Wenn das dazu sind, dann erst die anderen. Ich habe ja genug schon gesprochen. Ich lasse erstmal die anderen fragen. Okay. Ich würde eine Kritik äußern, die schon strategisch hatte. Ich werde sehr große Fragen aufgemacht und es wird ja auch kein Begriff diskutieren. Also, ich werde viele Begriffe und so Vermutungen angestellt und Interpretationen. Und ich finde es ein bisschen kompliziert, weil das was. Also so ein Thema, der gerade in der Diskussion irgendwie sehr stark ist, ist so eine wahrheitsartige Herangehensweise. Und das finde ich schwierig, weil so zum Beispiel Demokratie ist so ein komplizierter Begriff, darüber können wir hier jetzt noch 2 Stunden diskutieren. Und auch zum Menschenbild ist das auch so eine Politik und Philosophie. Genau, das wollte ich mal als Menschen bedanken. Möchtest du jetzt oder möchtest du gleich? Lass dich nochmal fragen. Dann bist Felix dran. Ja, bevor ich den Schwarz nenne, du hast es halt aber auch pragmatisch gelöst, weil du gesagt hast, es steht ja bei Marx drin. Also man muss es ein bisschen am Material einführen. Eigentlich wollte Christoph fragen, was eigentlich Stalin, also jetzt tatsächlich auch von innen heraus, eigentlich von einem, von den Machthabern seiner Zeit, den demokratisch gewählten Machthabern seiner Zeit, unterscheidet. Meine These oder der Hintergedanke ist natürlich, es würde dir wahrscheinlich schwer fallen, wenn man die empirische Ebene verlässt. Der große Satz von Lenin, das große Erbe ist Klarheit vor Einheit. Das ist die Spaltung, die notwendige Spaltung, die Herausbildung einer revolutionären Weltpartei. So, und das geben die auf. Das geben die auf. Das ist der wer gibt das auf? Schon Lenin gibt das auf. Schon in seinen Kinderkrankheiten, wo er die Abstentionisten abwartet. Ja, da setzt sich nämlich ein von Wahrheit, da kommt die Volkskunst. In dem Moment, wo die Volkskunstideologie auspackt, da fängt das Ganze für die Politikanten an. Da kommen die Intrigen, da kommen die Absprachen. Da ist genau das, um jetzt auch mal dogmatisch zu sein, da ist genau das, was Lenin, nicht Lenin, was Engels 1894 an der Frage schreibt. Ja, wir opfern die Zukunft der Partei für einen Tagesverfolg. Das ist die historisch exakte Definition von Opportunismus. So, es kommt die Volksvolksideologie, und wenn du dir die Verläufe der Klassikerin veranspruchst, in Deutschland Anfang der 20er Jahre, in Italien, die kommunistische Bewegung wird kurzfristigen, kurzsichtigen Interessen geopfert, was letztendlich darauf hinausläuft, die Kommentare zu einem außenpolitischen Instrument Russlands zu machen. Das heißt also, meine Kritik wäre, die Volksfront nicht sozusagen als Konzept Stalin gegenüberzustellen, nicht zu sagen, Stalin hat die Demokratie vernichtet. Du weißt, dass Stalin alle Abstimmungen gewonnen hat, dass er die Mehrheit hatte, dass er Zentrist war und dass er auch noch versucht hat, im Anschluss an Lenin so etwas wie einen Kompromiss in der Partei zu schaffen. Wie gut ich das gestaltet habe, das ist keine Frage. So, die Kritik also am Stalin müsste sein, wie sehr ist Stalin Demokrat? Ja? Und wie fängt das schon dieser sozusagen dieser Degenerationsprozess schon in den Wandel? Zweiter Weltkongress oder so an. ne? Der kommt ja. Du jetzt? Ja, ich möchte da auch gerne drauf antworten. Du hast da viele Worte darauf verwendet, irgendwie die Demokratie, also den bürgerlichen Begriff von Demokratie als Partizipation, Zivilgesellschaft, Staatsrecht, Bürgerlichkeit, alles Mögliche zu kritisieren. Da würde ich natürlich voll mitgehen. Irgendwie die Dekonstruktion irgendwie von der bürgerlichen Demokratie ist tatsächlich ein Kernelement irgendwie von marxologischer Analyse, kommunistischer Kritik. So, das daraus folgt aber auf gar keinen Fall irgendwie eine Affirmation der stalinistischen Methoden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das herkommt. Also du hast gesagt, der Referent hat keine Argumente irgendwie vorgebracht gegen den Stalinismus. Erstens würde ich das nicht teilen. Und zweitens würde ich einfach sagen, der Stalinismus hat selber die besten Argumente dafür geliefert, weil es einfach kein emanzipatorisches Projekt war. Natürlich kannst du irgendwie in Stellung bringen, so ja, der Stalinismus hat sich sehr stark von der bürgerlichen Demokratie unterschieden, aber wenn du irgendwie eine Analyse vornimmst, dann musst du einfach, wird dir klar, dass irgendwie wirklich jegliches Argument, jegliche Basis, die mal irgendwie sich von kommunistischen Theoretikern erdacht worden ist, irgendwie dieses System fehlt. Irgendwie, es gibt keine Arbeiter-Selbstverwaltung, es gibt keine irgendwie Demokratie. Also ich bin auch gar nicht so ein Fan davon, dieses Wort zu benutzen. Es gibt keine politische Selbstverwaltung, es gibt keine wirtschaftliche Selbstverwaltung. Im Gegenteil, es gibt ein tradiertes, autoritäres System, das sich auch weiter tradiert hätte. Irgendwie, wie das weitergehen würde, sieht man heute in Nordkorea. Wenn der Stalinismus irgendwie noch ein paar Jahre weiter bestanden hätte, irgendwie, da sind die gleichen Mechanismen am Werk wie da jetzt auch. So, und irgendwie dieses mit dem Volksherrschaft, irgendwie, das ist einfach nur ein, sorry, jetzt eine Begriffsspielerei. Wie, da ist ein Volk und da ist Herrschaft. Ja, so what? Irgendwie, das hat jetzt irgendwie mit einer Kritik irgendwie von dem Demokratiebegriff echt wenig zu tun. So, ja, das wäre mein Plädoyer, ja, soweit. Ja. Wir sind sowieso schon mitten hier drin, ja, ne? Also deswegen können wir gerne. Genau, also ja, ich werde das letzte Mal aufgreifen. Volk und Herrschaft lässt sich auf viele Weisen zusammensetzen und eine davon ist Demokratie, nämlich dass Herrschaft sich irgendwie legitimiert und wirklich entsteht, nämlich von unten, also von denen, die über das bestimmen, was sie selber angeht. Also mal so als eine mögliche Definition oder so eine Richtung von Demokratie, dass das irgendwas mit Volk und Herrschaft zu tun hat, so wie du es versucht hast, ist natürlich tatsächlich Quatsch, nur weil beide Worte drin vorkommen. Ich wäre aber total dafür, also das schaffen wir auch nicht hier, aber also mein Vorredner oder so weiß ich nicht, ja, es begriffen, das kann man so sehen, die fehlende Wahrheit. Also ja, klar, wir sollten nicht in so einer Erziehungsdiktatur, ich habe die Wahrheit und jetzt drücke ich euch die auf, das ist der falsche Weg, das lehrt der Stalinismus unter anderem, keine Frage. Aber sich von Wahrheit als Ziel zu verabschieden, heißt aufhören, überhaupt miteinander reden zu können, glaube ich. Nämlich man muss darüber reden können. Was meint man mit verschiedenen Sachen? Und so ein Anything-Goes-Pluralismus würde ich dann eine totale Absage erteilen. Also das ist keine Theorie mehr, keine Berufsbildung. Und wenn wir über Demokratie reden, dann reden wir natürlich sozusagen, oder bei vielen Dingen, wie auch bei dem heutigen Thema, um sozusagen Idee oder Ideen und sozusagen die Realität von Demokratie. Realität von Demokratie, parlamentarische Demokratie, kann man ganz viel drüber sagen, was nicht funktioniert, keine Frage. Ich glaube, ein zentraler Gedanke dabei ist doch, dass sozusagen es nicht über die Menschen, über die jeweiligen, die bestimmte Sachen angehen, hinweg geherrscht wird, sondern dass sich sozusagen Herrschaft als ein autoritäres Moment in dem Moment auflösen kann, zumindest, wo sozusagen in der Utopie des großen Palavers, dass man miteinander redet, darüber, was man mit dem anfängt, worüber man die Führungsgewalt hat. Und da fängt es, glaube ich, an, dass sozusagen die bürgerliche Demokratie sozusagen begrenzt ist, beziehungsweise auch von so einer Klassenperspektive quasi gesprengt wird, in dem Moment zu sagen, ja, aber wir können an all den Orten, wo wir leben, Fabrik, Armee und so weiter, eben nicht das machen, weil wir keine Verfügungsgewalt darüber haben. Und dann da weist es an die Idee, die es in der bürgerlichen Demokratie schon gibt, über die Realität der bürgerlichen Demokratie hinaus. Also das ist, glaube ich, auch so ein marxischer Gedanke, aber nicht nur. Und vielleicht als Schlussding, also vielleicht jetzt auch wieder an sozusagen den Kugel-Experten sozusagen, um das ein bisschen zu fokussieren, diese dritte Form von Freiheit. Mhm. Ich habe das so verstanden als den Verein freier Menschen, sprich Kommunismus, ein Wort, was auch meiner persönlichen Meinung heute zu selten gefallen ist, aber das ist ja nur Geschmackssache. Geschmackssache weiß ich. Aber ist es das, was damit gemeint ist? Also ist das sozusagen, ich muss das Wort jetzt nicht wiederholen, aber sozusagen als Vergesellschaftungsprinzip auf einer sehr allgemeinen Ebene. Wie sieht das bei dir aus? Hast du... Ja, ich habe ein Bedürfnis. Hast du Antwortbedürfnis? Dann ja. Also ich habe mit einigen Sachen, fällt mir wirklich schwer zu verstehen, worum wir da diskutieren. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich ganz ernsthaft. Muss ich im Raum stehen lassen, ein paar Sachen. Ich will versuchen, selber ein bisschen Struktur noch mal reinzubringen, auf das ein paar Sachen verbindet. Und vielleicht schaffe ich es, indem ich noch mal ein neues Fass aufmache. Das ist ja das Spannende daran, sich auch an der Geschichte der Demokratie, auch an so einem Buch da, auch wenn man es radikal in vielem ablehnt, sich daran abzuarbeiten, weil das Thema ganz entscheidend ist. Was ist, natürlich, der Begriff der Demokratie ist umstritten. Warum? Weil verschiedene Gruppen verschieden davon profitieren oder nicht und je nachdem das verschieden auslegen oder nicht. Und weil er an sich natürlich relativ unbestimmt ist. Wenn man jetzt wirklich den großen historischen Blick nochmal macht, dann ist die Demokratie ist aufgekommen in der Antike als Widerstand der Unteren gegen die Oberen. Ganz platt gesagt sozusagen. Es gab bei denen das Bedürfnis, ihre Oberen so oder so, wie auch immer, abzuschaffen. So, das ist der Ursprung von demokratischen Bewegungen, von Volksbewegungen, von Mehrheit. Die Mehrheit an die Stelle von einzelnen Privilegierten zu setzen. Das ist der historische Ursprung. So, und dann geht das weiter. Das ist ein Auf und Ab durch die Geschichte, aber die Konstante ist sozusagen, dass es Massenbedürfnisse und Massenbewegungen gibt, die die Oberen herausfordern in ihrer Herrschaft. So, und die antworten mal so und mal so, und daraus, da schlägt sich ein Bedürfnis nach Partizipation, nach Selbsttätigkeit, nach Eigenverantwortlichkeit, nach Autonomie nieder. So, und das wird beantwortet mit einer hoch und runter, mit Wellen von Demokratisierung. Und es passiert dann plötzlich etwas Neues mit dem im 17., 18. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft. Dort schafft es eine neue aufkommende Klasse, die bürgerliche Klasse, sozusagen auch sich gegen oben, gegen die Aristokratie durchzusetzen. Und sie sagt, wir verstehen uns jetzt aber als Demokraten. Wir besetzen das positiv, diese Idee der Demokratie. So, und sie setzen das um. Damals hat man gedacht, auch die Bürgerlichen selbst übrigens, dass daraus ein Reich der Harmonie entsteht. Die haben nicht im Kopf gehabt, wir wären die neuen Herrschenden. Das hat sich historisch entwickelt so. Und das hat sozusagen sich von mehreren Jahrzehnten hat sich das so entwickelt. Und dann haben sozusagen Leute verstanden, dass diese bürgerlichen Leute eben doch auch wieder welche haben, die unter ihnen sein müssen. Und dann haben die begonnen zu sagen, so, jetzt wollen wir aber eure Idee der Demokratie für uns reklamieren. So, und dieses Bürgertum hat gesagt, wir wollen eine repräsentative Demokratie, wir wollen mitreden. Da sind die frühen Formen dessen, was wir heute bürgerliche Demokratie nennen. Aber das ist eigentlich ein falscher Begriff, weil das Bürgertum selbst das Aufkommende gar keinen wirklichen Begriff davon hatte und das gar nicht ausformuliert hat, sondern das hat sich historisch entwickelt. So, und was wir heute als Hauptteil der bürgerlichen Demokratie, das Parlament, die Repräsentativität nehmen. Wenn wir nur das nehmen, sehen wir, es hat schon bürgerliche Herrschaften gegeben, jahrzehntelang ohne diese Parlamente, ohne klassische Konstitution. Sozusagen auch diese sind eigentlich erst durch den weiteren Kampf des vierten Standes, sprich der Arbeiterklassen, der Unterklassen, sozusagen ertrotzt worden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Das stellt übrigens der Konforer sehr gut dar, aber das stellt er genauso gut dar, wie alle anderen Linken das auch dargestellt haben. Also, wenn wir in die Geschichte gucken, merken wir, die bürgerliche Demokratie ist in dem Sinne keine bürgerliche Demokratie, dass das Bürgertum, die soziale Klasse des Bürgertums, die als solche erkämpft hätte, sondern man bezeichnet die bürgerliche Demokratie deswegen als bürgerliche Demokratie, weil man sagt, diese Form von politischen Rechten, von Partizipationsrechten, die von Bürgern, aber auch von Unterklassen gefordert wurde, von allen gefordert wurde, bezeichnet man deswegen als bürgerliche, weil mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft zum ersten Mal eine Gesellschaftsstruktur entstanden ist, die das ermöglicht hat, die diese politische Form der Demokratie ermöglicht hat. Das heißt, es ist keine, das ist, bürgerlich wird hier nicht begriffen als Klassenbegriff, ne, das sind sozusagen, ich als Bürger, ist das meine Demokratie, sondern das ist halt die Demokratie, die spezifisch ist für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform. Und diese Unterscheidung ist wichtig. Die ist wichtig deswegen, weil man dann versteht, weil man relativ schnell verstehen kann, dass eigentlich, wenn du in die Geschichte guckst, eben die Arbeiterklassen diejenigen gewesen sind, die das denen abgetrotzt haben. So, und das Spannende ist jetzt, das ging, die konnten das abtrotzen, die unteren Klassen konnten das von den Bürgern abtrotzen, weil die irgendwann gelernt haben, im Laufe des 19. Jahrhunderts, diese Form der politischen Demokratie ist gar nicht so böse für mich als Unternehmer, als Wirtschaftsbürger. Weil ich kann das Gesellschaftssystem funktioniert so, dass in der Ökonomie, dass die Ökonomie von der Politik getrennt ist. Soll die in der Politik ruhig ein bisschen Demokratie spielen? Hauptsache, ich habe mein Eigentumsrecht sozusagen und all das, was damit verbunden ist. So ist das möglich geworden und so ist auch dann dieses Bedürfnis nach der sozialen Demokratie aufgekommen. So, und das ist also ein historischer Prozess und als historischer Prozess gehört es zusammen. Analytisch betrachtet sind das völlig verschiedene Schuhe. Die bürgerliche Demokratie ist keine Demokratie der bürgerlichen Klasse. Auch heute nicht. Dort, wo bürgerliche Klassen die Möglichkeit haben, schaffen sie jede Form von parlamentarischer Demokratie ab, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie können aber gut damit leben, wenn nicht. Das ist die Kunst von denen. Und das hat etwas mit dem Gesellschaftssystem zu tun, das hat was hier mit unserer Gesellschaftsanalyse zu tun. Aber das ist wichtig. Genau, und ich versuche jetzt den Punkt zu kriegen. Deswegen ist es falsch, heute zu sagen, die großen bürgerlichen Emanzipationsideen, Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Also Solidarität ersetzt jetzt die Brüderlichkeit. Ne? Also das, über dem, die drei, das sind die großen Fahnen der bürgerlichen. Das sind keine bürgerlichen Freiheiten. Das sind nur Freiheiten, die in einer bürgerlichen Gesellschaft ermöglicht sich durchsetzen konnten. Wenn man sich diese drei sozusagen abklopft, dann steckt da viel mehr drin. Ne? Also Freiheit, Gleichheit und Solidarität ist unvereinbar mit Eigentum. Ne, es ist unvereinbar mit dem, was vorhin gesagt wurde. Es ist eine solidarische Gesellschaft, eine gleiche Gesellschaft, es ist unvereinbar mit Klassen und so weiter und so fort. Wir sehen hier, die bürgerliche Gesellschaft hat es zugespitzt gesagt geschafft, sozusagen die Flagge von anderen für sich zu reklamieren. So, und das muss man kapieren, damit man endlich sagt, nee, das ist die Flagge, die wir wieder reklamieren wollen, weil wenn man die konsequent durchdenkt, und das ist auch eine Frage von Menschenbildern, steckt hinter Solidarität, was ist eigentlich Freiheit, diese können wir nicht beantworten ohne Menschenbilder. Also wenn wir das reklamieren, wenn wir das durchdenken, dann merken wir nicht nur, dass historisch die bürgerliche Klasse sozusagen gar nicht die Vorkämpfer gewesen sind, sondern dass das auch die ursozialistische Idee ist. Und das heißt nicht, dass man automatisch von der politischen zur Sozialdemokratie kommt. Nein, das stellt bloß das Problem dar. Das stellt bloß, dass wir darüber nachdenken müssen, wie kann man eine Demokratie, eine demokratische, radikaldemokratische Gesellschaft bauen, die sowohl politische Freiheiten als auch soziale Freiheiten oder das Fehlen von Ausbeutung mit kulturellen Freiheiten, mit dem Kampf gegen Rassismus und all das verbinden kann. Das steht ganz ur in dieser Tradition und ist doch was vollkommen Neues. Und das ist die Schwierigkeit zu verstehen. Also ich weiß nicht, ob es in diese Richtung geht. Ich hoffe, dass es ein bisschen klarer geworden ist. Und also sowieso voll im Thema drin sind, du hast gerade soziale Demokratie gesagt, es gab eine Frage dazu. Ist die Person dann noch da? Magst du sie stellen? Ja, es ist einfach nur eine Begriffsklärung. Wie fasst du das? Soziale Demokratie, ist das Partizipation im wirtschaftlichen Bereich oder soziale Gerechtigkeit? Also wenn man das historisch betrachtet, in der sozialistischen Bewegung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts haben die alle gesagt, soziale Demokratie. Aber eigentlich konnte keiner genau sagen, was das ist. Da war die abstrakte Idee, naja, wir machen einfach die politische Demokratie, machen wir auch in der Wirtschaft. So, das war unausgegoren. Als Idee ist das sehr machtvoll, aber ist natürlich unausgegoren. Im 20. Jahrhundert hat man den letzten Rest dieser Idee in dem Begriff der Wirtschaftsdemokratie, auch heute wieder wir müssen die Demokratie nur auf die Wirtschaft ausdehnen. Das ist eine unglaublich attraktive Idee, aber wenn man die durchdenkt, kommt man sofort in Schwierigkeiten. Weil wenn man die Prinzipien von Demokratie auf die Wirtschaft anwendet, dann hast du dann musst du mit dem Eigentum brechen. Dann musst du mit dem Konkurrenzdruck brechen. Dann musst du mit der Profitwirtschaft brechen. Dann bist du eigentlich schon nicht mehr im Kapitalismus. Also auf der anderen Seite ist es eben gedacht, dass es irgendwie eine Erweiterung ist. Es ist aber keine Erweiterung. Wenn du es konsequent machst, es ist ein Brechen mit jeder Form von politischer, bürgerlicher Demokratie. Also insofern auch hier ist einfach eine alte, nicht wirklich ausdiskutierte Idee, die sehr machtvoll ist, aber wo wir jetzt mehr Erfahrung haben, mal zu denken, was heißt das eigentlich? Und in der Tat, wenn man das heute verlangt, eine soziale Demokratie, muss man eigentlich ein anderes Gesellschaftssystem verlangen. So, wie man das Ding nennen kann, ist es eine andere Frage, aber so geht es. Aber das sind sozusagen, das finde ich, das sind Lernprozesse, die man anhand dieser Geschichte vermitteln kann. Das war natürlich, ja. Die wie sieht der Begriff zu der Frage der Gleichheit? Oder? Ja. Wenn du jetzt sagst Freiheit, Gleichheit, Solidarität, dann ist Gleichheit und Solidarität vielleicht die Frage eben zu verwirklichen in der sozialen Demokratie. Ja, ja klar. Das klassische, also manchmal manche Leute schaffen es ja auch einfach runterzubrechen, wie George Orwell, ne, mit dem, manche Tiere sind eben gleicher als gleich. Ne, das ist, natürlich, da steckt alles drin, ne, sozusagen. Man kann mit dem Begriff der Gleichheit, kann man eine despotische Regierung legitimieren und trotzdem hat man gleichzeitig die Leute schon legitimiert zu sagen, nee, das kann es aber nicht sein. Also, ne, es steckt beides drin. Es gab noch einen zweiten, der was dazu sagen wollte. Ja, ich weiß, aber irgendwie. Nee, das weiß ich. Okay, ist schon geklärt. Christoph, du warst das. Ich wollte zu einer Sache noch was sagen. Ich habe dir in der Pause schon gesagt. Es gibt ja diesen Spruch von Marx, kategorischer Imperativ in der Fassung. Und ich glaube, viele Linke sind damit einverstanden, auch die von anderen Richtungen kommen. Alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, unterdrücktes Wesen ist. So. Wir haben jetzt vom Hitler-Stalin-Pakt beschlossen, da durfte es dann keinen Antifaschismus geben, in der Konsequenz. Und nicht mal Filme werden. Später, als die Allianz war mit den westlichen Alliierten, durfte es keinen Klassenkampf mehr geben, USA gegen westamerikanische Kapitalisten, weil das war ja dem antifaschistischen Kampf unterzuordnen. Ich finde, nach diesem Modell wird heute oft von vielen Linken auch die Welt gesehen und versucht einzugreifen. Geostrategische Gesichtspunkte, Hauptsache gegen NATO, Hauptsache gegen den Westen. Und dann beschönigt man andere Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel die, wovon der Michael Bark eben gesprochen hat, ja, Putin-Regime und so weiter. Und dann sagt man eigentlich, wir gestehen diesen Menschen eigentlich nicht das Recht zu, gegen ihre Ausbeutung und Unterdrückung zu kämpfen, weil jetzt müssen sich ja alle gegen die NATO organisieren werden. Und da passt das nicht rein. Siehst du das auch so ähnlich und wie am besten gedacht? Oder hat das was zu tun mit den Schattenstellungen? Ja, ich will nicht zu den aktuellen Fragen, sondern nur, dass ich denke, dass das Grundprinzip ist das, worauf ich eigentlich in vielem hinaus will. Weil was ist das Grundprinzip des solchen Denkens ist, was ich vorhin genannt habe, aufgrund meiner biografischen Prägung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, die Kraft der Negation. Das ist ein wunderschöner Begriff. Ich glaube, der ist sogar damals von Johannes Agnoli, wer möchte ihm widersprechen, ich tue es trotzdem, theoretisiert worden. Die Kraft der Negation. Das Linke, sozusagen, das ist eine alte Idee. Unsere Aufgabe ist die Kraft der Negation. Und das heißt, ich spinne nicht irgendwas mir aus, Humanismus und Humanitätsduselei oder Zielideen, das ist alles Quark, sondern wir sind in der Realität, in der geschichtlichen Realität, da kämpfen die gegeneinander und ich kämpfe immer mit dem Feind meines Feindes. Ich bin immer sozusagen der meinen Herrschenden widerspricht, dessen natürlicher Verbündeter bin ich. Das ist die Idee der Kraft der Negation. Sozusagen sehr platt runtergebrochen. Man kann es natürlich ausführlicher machen. Okay. So, aber das ist genau dasselbe Prinzip. Das, im Grunde genommen kann man so nur argumentieren, wenn man keine Idee oder keinen Wunsch und keine Idee mehr hat von etwas grundsätzlich anderem. Wenn ich dann bin ich dann darauf verwiesen, okay, dann überlege ich mir, wer ist in der Welt der schlimmste Gegner? Da bin ich sehr schnell auch zum Beispiel bei den Fundamentalisten, für die ich dann plötzlich Verständnis habe, weil sie ja die Richtigen bekämpfen. Und es stimmt ja auch, aber es stimmt auch wieder nicht. Also das ist eben diese Idee der Kraft der Negation und in der marxistischen Theorie-Tradition ist das ein feststehende Begrifflichkeit. Dort heißt es, wie heißt es, die Negation der Negation, die Aufhebung der Negation. Das ist also auch theoretisch eine lange Tradition der Auseinandersetzung, zu sagen, ich als Sozialist, da kommt sozusagen das Moralische rein. Ich kann mich jetzt natürlich als anschauender Mensch, kann ich sagen, ich betrachte mir die Welt, da kämpfen die und dann bin ich auf der Seite und auf der Seite. Aber das ist ja sozusagen keine Partei ergreifen. Aber wenn ich jetzt sozusagen als Sozialist argumentiere, dann komme ich sehr schnell in Schwulitäten, wenn ich mich auf diese einfache Negation zurückbeziehe. Bitte halt die Klappe. Du hast schon genug geredet und ich sag dir gerne noch was zu deinem Redeverhalten gleich. Aber er spricht und du bist jetzt nicht dran. Du bist nicht dran. Hallo? Entschuldigung. Nein, du bist nicht dran. Ich glaube, du kannst auch gleich rausgehen. Wir reden da gleich noch drüber. Ja, nee, hab den Faden verloren, aber im Grunde genommen, aber da sind wir. Deswegen finde ich ja sozusagen abschließend gedacht, dieses komische, krude, historische Thema des Stalinismus, was uns irgendwie alle, so, wenn man es versucht, nüchtern, selbstkritisch zu betrachten, ist man bei den Grundsatzfragen von sozialistischer Theorie und Praxis. Und das macht die Diskussion so kompliziert. Aber wenn man sie durchhält und wenn man Spaß daran entwickelt, auch, weil dann ist man genau an dem Punkt. Wir können es uns heute nach dem 20. Jahrhundert, darf es sich in meinen Augen ein Linker nicht mehr leisten, so einfach gestrickt zu denken, ne? Sondern wir sind gefordert, komplizierter zu denken und die Geschichte in Rechnung zu ziehen. Und auch da wieder, was ich vorhin gesagt habe, weil so entfremdet die Mehrheit der Bevölkerung auch lebt. Sie ist trotzdem deutlich schlauer als vor 100 Jahren. Und die wissen, dass man mit so einer Haltung keine emanzipative Politik machen kann. Du musst wissen, wo du hin willst. Das ist das Kriterium für den Weg dorthin und die Schritte, die man erlaubt oder nicht erlaubt oder nicht. Das ist die große Diskussion zwischen Zielen und Mitteln. Da haben sich traditionell die Sozialisten ein bisschen hinweggemogelt. Im Stalinismus hat sich sozusagen das Ziel, die Emanzipation, so abstrakt verselbstständigt, dass denen die Mittel scheißegal war. Und heute muss man sagen, genau das war der Fehler. Und zwar nicht, weil das irgendwelche Demokraten oder Russen oder sonst was waren, sondern weil das Leute waren, die eine emanzipatorische Gesellschaft wollten. Die haben es aber aus welchen Gründen auch immer, mit wie viel Verständnis auch immer, sie haben es auf eine Art und Weise gemacht, die Bewusstsein von Emanzipation massenweise zerstört hat und die Emanzipationsprozesse massenweise blockiert hat. Und wenn man das nicht möchte, wenn man sozusagen das aufbrechen will, dann darf man nicht mehr so handeln und auch nicht mehr so denken. Das ist der Punkt. Und da sind wir bei sehr grundsätzlichen Fragen. Das finde ich, so betrachtet, macht für mich Geschichte und die Beschäftigung damit Sinn. Und zeigt auch die Aktualität, die politische.